Kampagne. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich freue mich unter anderem auf Titel aus dem neuen Album der Britin KTB. Marissa Nadler habe ich dabei, die britische Band Temples. Etliches mehr. Beginnen möchte ich mit dem Drum and Bass. Na, schön, dass ich diesen Begriff noch halbwegs heile aussprechen kann, mit dem Drum and Bass Duo Sigma, einem Track aus der Rude Boy VIP EP, nämlich All Because of You. Yeah.

Live hier, ganz kurz zwischendurch. Ich habe gerade gespielt einen Track aus dem kommenden Album von Addison Groove. Ende des Monats erscheint das, Presents James Grief. Davor Magnetic Man, auf die ich gleich noch mit zwei, drei Sätzen zurückkommen möchte, wenn es ums neue Album von KTB gehen wird. Das heißt Little Red. Bevor wir das hören, hier ein Track aus dem letzten Jahr von Sync zusammen mit der Sängerin Sascha Kiebel. The next thing. 1Live4, hier ist ein Track von dem Briten Tom D-Mac. Ein Zugabetrack gewissermaßen, aber für mich der Sonntagstrack mit seinen wunderhübschen Vocals, den tiefen Strings aus der EP Linda's Theme, der Titel Days with Polly. Davor habe ich Katie B gespielt, die das Kunststück fertig bringt auf ihrem zweiten Album, Titel hatte ich genannt Little Red, Tracks zu produzieren, die ein unglaubliches Pop-Appeal haben und aus meiner Sicht zumindest auch voll auf dem Dancefloor funktionieren, ohne dass man da groß umständlich remixen müsste, was freilich sie aber hier und da tut. Davor habe ich gewissermaßen vom selben Label, vom Rinse-Label Sync gespielt, eine Aufnahme aus dem letzten Jahr. Sync zusammen mit der Sängerin Sascha Kiebel. Ich hatte diesen Titel später entdeckt, der heißt Only for Tonight, nämlich vor einigen Wochen erst, finde ihn aber so großartig, insbesondere im Remix von Totally Enormous Extinct Dinosaurs, dass ich ihn jetzt hier zum zweiten Mal spiele. Wie man überhaupt sagen muss, dass die Typen hinter der Rinse Crew natürlich auch das zweite KTB-Album nachhaltig produziert haben, aber es kommen noch einige dazu, George Fitzgerald zum Beispiel, der ganze Arbeit leistet, oder auch ein bis heute weithin unbekannter Typ namens Artwork, der ein Drittel war, vor 4 Jahren, als die damals gerne Dubstep-Supergruppe genannte Formation Magnetic Man um Scream, Banger und eben Artwork ihr Debütalbum veröffentlicht hat, aus dem ich eben Musik gespielt habe, dem bis heute ja auch im Grunde nichts weiter gefolgt ist. Aber im Übrigen war das Album, aus dem ich den Hit gespielt habe, eben I Need Air, das Album, auf dem Katie B mir als Sängerin erstmals begegnet ist. Ich glaube, da habe ich alles abgefrühstückt, was hier gelaufen war zuletzt. Oh Gott, knallhart rein. Ein Titel aus dem Debütalbum der britischen Band Temples, Sun Structures. So heißt dieses Wunderwerk. Conscience.

Ganz kurz, auch hier zwischendurch, in der letzten Woche bereits habe ich eine wirklich, muss das in aller Deutlichkeit sagen, wunderbare Compilation vorgestellt. Natürlich nicht einfach, sondern die Fortsetzung kommt hier und auch im Laufe der weiteren Nacht noch. Studio Rockers at the Controls Level 2. Neue Beats, neue Grooves aus allen nur denkbaren Ländern hier. Das ist ein Track von Louis Badwan, Sea of Trees. Später dann noch ein pakistanischer Beitrag. Drei künstlerische Einheiten schließen sich gewissermaßen zusammen. Chicago, das ist ihre Homebase, DJ Rashid, Moon Doctor und Fresh Till Death zu einem Album What the Fuck. Ich finde das überragend, natürlich starke Footwork-Einflüsse, aber wenn ich den gerade gehörten Titel mir langsamer produziert vorstelle, lande ich irgendwann bei den britischen Downbeat-Assen Nightmares on Wax und einem ihrer absoluten Frühwerke. Ich hätte das im Grunde einstecken können, / sollen. Dann würde vielleicht klar, was ich meine. So rede ich am Ende womöglich dann doch wieder in Rätseln. Aber wir haben ja Zeit. Ich kann das ja bei anderer Gelegenheit machen. Diese drei mit What the Fuck, We Get High, der Titel, den wir gerade gehört haben, featuring DJ Spin. Also nicht DJ Spinner. Ich muss noch einen Titel nachtragen. Auch der war mit wunderbarer Afro-Perkussion angereichert. Stammt vom Briten Quantic, heißt Duvido und featured die portugiesische Sängerin Pongo Love. Ich habe den Titel eben gespielt und hätte vielleicht einige Minuten eher schon darauf hinweisen sollen. Der Vorbote zum kommenden Album. Hier ist ein UK-Newcomer, der sich auf den Tracks, soweit ich sie kenne, gerne im Drum and Bass Tempo, so um die 170 bewegt, wahlweise auch ein bisschen runtergeht auf die 140 Dubstep, also da starke Trap-Einflüsse durchblicken lässt. Sehr ravey die Tracks geraten. Sein Name ist Lex mit Doppel-X. Step One, seine EP, aus der ich hier den Track The Unknown, den ersten aus der EP, spiele. Hier ist Lex. We'll be right back. Herrgott, wie die Zeit vergeht, wenn ich mal diesen etwas platten Einwurf hier noch in aller Kürze wagen darf. Wir haben gleich schon wieder die Infos in 5-6 Minuten. Bis dahin würde ich gerne diesen Titel hier spielen von Chris Simmons, The Way You Want To Be. Der stammt aus einer Compilation des Bass Culture Labels, das 4 Jahre alt wird, 4 Years of Bass Culture Records. Bis gleich. Linie. Wunderschön. Ich möchte in den nächsten Minuten mit dem Energielevel ein ganz klein bisschen runtergehen, in der Hoffnung, dass das hier nicht auf die Qualität des Ganzen sich unangenehm auswirkt. Bei Marissa Nadler habe ich aber das Gefühl, das auch nicht befürchten zu müssen. Die Amerikanerin veröffentlicht jetzt ihr neues Album mit dem Titel July. Sie kommt aus Boston und posiert auf dem Cover dieses Albums in einem düsteren, um nicht zu sagen dunklen, verliesartigen Raum. Man kann grobes Mauerwerk soeben erkennen und das auch nur deshalb, weil sie vor einer Wand steht, die immerhin ein Fenster aufweist, durch das ausgesprochen fahles Licht eben in diesen verliesartigen Raum hereinströmt und sie selber auch nur schemenhaft erkennen lässt. So geheimnisvoll, so mysteriös, so dummig veranlagt ist ihr sphärischer Folk, der sich hier auf insgesamt rund 10 Titeln niederschlägt. Marissa Nadler, ich möchte anfangen, ich möchte hier weitermachen mit dem Opener des Albums und der heißt Drive. Gonna make it 17 people in the dark tonight. You see some familiar faces behind the cellular lights. Nothing like the way it feels, nothing like the way it feels. Ganz kurz mal zwischendurch, 1 live 4. Ich habe derzeit hier so 4-5 Sampler, die mir unheimlich großen Spaß machen, weil sie auf der einen Seite Style besitzen, auf der anderen Seite innerhalb der Palette ihrer Tracks für die nötige Abwechslung sorgen. Das hier zum Beispiel, was im Hintergrund läuft, ist so ein Sampler, der vom britischen Label Vex Records vor kurzem herausgebracht worden ist. Er heißt Another Planet, also ein anderer, ein weiterer Planet. Dritte Folge, Volume 3, und featured neben der Garage-Legende LB, deren Beitrag ich nur zu gern in dieser Show natürlich auch noch spielen würde, hier DJ Henny G mit dem Titel Soul Survivor. Die meisten Tracks sind so verdrehte, twisted Hausnummern, sehr schön, sehr warm, sehr deep geraten mit vielen Synths. Synth, so muss es heißen, wie wir das hier noch ein paar Sekunden lang hören. Next Sampler, please. Den hatten wir heute schon. Studio Rockers at the Controls Level 2. Hier ein pakistanischer Beitrag von Rudo. Come to my mind. 1 Live, ein Titel, wenn man so will, zwischen Boogie, Hip-Hop und Slow House produziert, kommt aus Italien. Überhaupt eine großartige EP, die mir da glücklicherweise zugewachsen ist von einem Label, das nennt sich CTHI, also CTHI, Contemporary Theories of Hip-Hop Influences, besetzt mit Produzenten, die genau das wollen, von der Hauswarte aus runter gehen, Downbeat produzieren. Und Kopf der ganzen Geschichte hier ist ein Typ namens Parker Madicine, den wir hier mit seinem Titel hören, Live on Mars. Davor habe ich einen Mann namens John Davis gespielt, der nennt sich Dataset, ist ein elektronischer Musiker, der auf seiner EP Cagney Xor Lacey mit sehr, wir hatten das ja, verdrehten Beats, Heavy Bass und vielen Elektronikas arbeitet. Auch das eine wunderbare Sache, auf dem Apollo-Label erschienen. Ich sage das einfach mal dazu, das ist ein Unterlabel von R&S Records, gewissermaßen so die eher leicht ambient geratene Plattform eines Labels, das seit jeher im Grunde nach vorne schaut, produzieren lässt. James Blake, viele, viele andere mehr. Und jetzt hier John Davis alias Dataset. Diesen Mann hier hatten wir zuletzt in anderer Mission auf dem Berliner Project Moon Circle Label mit seinem Werk, seiner EP Folgt Kampf. Sein Name ist Deft. Er hat jetzt was Neues raus, Always Greener. Ein Titel hier, der so ein bisschen in Richtung Elektro jetzt gehen wird. Deft, Always Greener, seine EP. music. Yeah. into my mind. We look for exit signs, but we can't be changed into nothing overnight. Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, 1 Live 4 hier. Ich habe eben ein Duo aus Baltimore gespielt, das bereits am letzten Sonntag hier in begradigter Remix-Version durch Kevin Jost bearbeitet zu hören war. Floral Fauna, jetzt mit dem Titel Visions, im etwas krude geratenen Indie-Jazz-Original, das ich persönlich aber großartig finde. Angehängt hier die Broken Bells mit Musik aus ihrem neuen Album After the Disco, bei dem sie sich sehr stark auf einen Mann berufen, den ich im letzten Jahr sehr häufig gespielt habe, Jan Hammer nämlich. Auch wenn ich die Einflüsse bisher noch nicht so richtig habe ausmachen können, hier, das ist auf jeden Fall einer in Richtung Neu und Kraftwerk, direkt der Opener des Albums Perfect World. Gleich die Infos hier auf 1Live, dann geht's weiter hier mit 1Live 4. Ich würde mich freuen, wenn ihr gleich noch dabei seid. Hier sind die Finnen von Shine 2009. Bis gleich. Okay, bevor ich hier weitermache mit Musik, erlaubt vielleicht ein paar Ausführungen. Deshalb drehe ich die Musik auch hier, die Hintergrundmusik komplett weg. Sonst verspreche ich mich noch mehr, komme noch mehr ins Stolpern, als ich das jetzt in den nächsten 90 Sekunden schon tun werde. Bei mir hat sich im Laufe der letzten Jahre immer mal so ein Begriff eingeschlichen. Ich bekomme ihn nicht weg, aber ich halte ihn auch nicht so für so schädlich. einer Platte gewissermaßen hinterhersteigen. Viele von euch werden das kennen. Man hört vielleicht eher oberflächlich oder beiläufig eine Musik. Sie interessiert einen plötzlich mehr und mehr. Man setzt sich hin, konzentriert sich, hört Textpassagen, blättert im Booklet oder in sonstigen Informationen, surft im Netz, um diesen oder jenen Dingen auf den Grund zu gehen und so weiter und so fort. Mir ist das in der letzten Nacht mit einem Album passiert, das bereits am 12. Dezember des letzten Jahres erschienen ist, also um das nochmal klar zu machen, 12 Tage vor Weihnachten. Die Resonanz war natürlich äußerst bescheiden hier in Deutschland. Die meisten Leute, nur zu verständlich, wollten dann auch irgendwann mal langsam das Buch zumachen. Es gab zu diesem Album eine Single, die lief auch leidlich und natürlich wurde auch das Album selber nicht völlig ignoriert. Jetzt kommt der, um den es geht, für 2 Konzerte nach Deutschland, eins davon im Sektor, am kommenden Sonntag. Das ist der 16. Februar, gastiert diese Person in Köln in der Kantine. Und plötzlich scharren alle mit den Füßen, insbesondere die amerikanische Plattenfirma, die unheimlich viele Journalisten mobilisiert, die eine neue Promotion-Kampagne startet, damit dieses Album zur Kenntnis genommen wird von einem Künstler, der nach dem Motto Hoppla, jetzt komm ich, vor einigen Jahren die Rap-Szene betreten hat. Und viele Leute haben sich gefragt, jetzt will der das auch noch machen. Was will der überhaupt hier? War er doch bis dahin schon Schauspieler? Er war Comedian, er war gefragter Autor für TV-Serien in Amerika und plötzlich wurde er Rapper, veröffentlichte sein Debütalbum und bis heute hängt ihm nach, dass die Internetmusikseite gewissermaßen die Königin aller Rezensionen Pitchfork, nämlich von 10 möglichen Punkten ihm für dieses Album nur 1,6 gab. Er galt fortan als jemand, den man hassen konnte, den man gemeinhin auch ignorieren konnte. Herrgott, soll ich mal langsam mit den Namen rausrücken. Childish Gambino. Er also spielt kommenden Sonntag in Köln. Sein Album habe ich offen gestanden kurz vor Weihnachten dann auch verpeilt. Es fiel mir jetzt vor einiger Zeit in die Hände und führte dazu, dass ich in der vergangenen Nacht, ich beschönige hier nichts, es ist so, wie es ist, bis 4:30 heute Morgen mich mit ihm beschäftigt habe, mit etlichen Seiten, Wegen, Verweishölle, wenn ich diesen Begriff zuletzt bei Japanik schon benutzt habe, hier bei seinem aktuellen Album Because the Internet gilt das auch. Und dieses Album ist gut, zu der Erkenntnis ist nicht nur Pitchfork inzwischen gekommen, sondern andere Medien auch. Ich habe einige wirklich hochinteressante Artikel gelesen aus amerikanischen Magazinen oder Seiten, wo unter anderem der Frage nachgegangen wird, warum hasst die ganze Welt Childish Gambino? Ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Dieser Mann weiß viel, kümmert sich viel und wenn man ein Album Because the Internet, also wegen des Internets, nennt, dann ist klar, dass es da tausende von Möglichkeiten gibt, Dinge reinzupacken, Bezüge herzustellen und eine unfassbare Verdichtung auf letztlich 19 Tracks passieren muss. Ich bin nun einigen Spuren nachgegangen, um ganz ehrlich zu sein, schlagt mich nicht tot deshalb. Ich kannte bis heute Nacht zum Beispiel nicht den Amerikaner Andrew Auernheimer. Einige von euch werden den mit Sicherheit kennen. Der Mann ist ein sogenannter Internet-Troll. Das heißt, er treibt sich wirklich von morgens bis abends im Netz herum, spielt Streiche, stellt bloß und greift ein. Er hat zum Beispiel, ich denke, das ist vielleicht ganz interessant, zumindest behauptet er das, bei Amazon in die Verkaufsseiten derart eingegriffen, dass plötzlich alle Bücher, die einen Homosexuellen, die einen Gay-Kontext hatten, aus den entsprechenden Listen verschwunden waren. Er wollte damit erreichen, dass Amazon als schwulenfeindlich gilt. Amazons Version freilich ist eine gänzlich andere. Im Knast sitzt dieser Andrew Auernheimer aktuell, weil er irgendwelche Daten abgegriffen hat, von denen er sagt, die waren frei zugänglich. Die Anklage freilich behauptet, er hätte sich die auf illegalem Wege beschafft. Ich erzähle über Andrew Auernheimer, weil auch der auf dieser Platte von Childish Gambino eine Rolle spielt, und zwar in dem Track, den ich jetzt spielen möchte. Childish Gambino, der bürgerlich Donald Glover heißt und zu seinem Namen Childish Gambino gekommen ist, indem er den Wu-Tang Name Generator bemüht hat. Das ist eine Seite, die kann jeder von uns aufrufen. Da gibt man dann Wu-Tang, ist klar. Man gibt seinen bürgerlichen Namen ein und umgehend kommt der Rapper-Name, den diese Maschine, dieser Generator für einen ausspuckt. Bei ihm war das eben Childish Gambino. Ich habe den Selbsttest heute Nacht gemacht, Klaus 4 eingegeben und der Wu-Tang Name Generator spuckte für mich aus Midnight Observer. Naja, so völlig falsch ist das ja nicht. Also der Mitternachtsbeobachter und wo wir jetzt die Geisterstunde zumindest erst sehr kurz überschritten haben. Also gut, fühle ich mich jetzt umso mehr aufgerufen, nun endlich Childish Gambino zu spielen, because the Internet, mit einem Titel aus diesem Album und nochmal dem Hinweis, es könnte wirklich interessant werden, am kommenden Sonntagabend spielt Childish Gambino in der Kantine in Köln. Man made the web, you don't need a name. Man made the box, I ain't too ashamed. Every thought I had, put it in a box. Everybody see it, just avoid the cops. Trolling, trolling, trolling these niggas. Rolling these niggas, they mad cause they don't know any better. Hold up, it's the kid, quick, tell him he can't sit with us. Fuck it, got money, bought friends like I'm TBS, BBS. I can see it all with the clarity, real deep. Hope they dig a nigga before they bury me. Even though we were told to go where they wouldn't go. Hella slow, that's that dial up, watch it pile up, fly. Of our parents lost in the future who hide the deepest desires and wear a mask like a lucha. Door open. We were smoking in the hotel. The vapors went through the hallway. The manager pissed as hell. I mean, where's the line between Donnie G and Gambino? He hang with girls like Elena but needed some time to re-up tequila in the cantina. $30 I swallowed. The sauce was so mala. And then she said, you need to grow up. You've been doing this for too long. That camp was a million years ago. Sing me a different song. Whether you're trolling or controlling, just a reminder, you think you get it, you don't. It's that Andrew and Armenheimer, I'm gone. Now I'm back. Give a fuck or give them hell, just not a chance to react. Tyler Durden, this burden hurting, they said it was curtain certain demise. Look in his eyes, the pain inadvertent. I could have stayed where I was and had a life you'd be proud of. But I'd rather chase things never thought of. It was all love, saying go hard, make it dope, it's a trap, Akbar, backfire, panic dream, so it seems we're meant to die. Had to figure it out, it's the best, no that's a lot. Had to get some stuff off my chest, I vaporized. High on my own, it took time to realize, because the internet mistakes are forever. But if we fuck up on this journey, at least we're together. Man, I wish I could go back and tell that kid it's make-believe, make them believe in themselves. People who needed my help, feelings I felt, healing myself. No one's ever been this lost. I just get the information, retweet it or say it sucks. I just got the motivation, your talent's just bunch of luck. Hard work and dedication, but lately it's run amok. Waking up in these places I don't remember. Texts from people I never met. Doors left open. I don't know who I am anymore. Still on the beat though, still in the game, but he moved with a cheat code. Slowest connection ever, my life inside a computer. Them bands that'll make a dance, my wallet's Lollapalooza. The violence, first person shooter, first person to move, first person to speak. My meals aren't meat, they scream in the streets. Losing my frame of reference, these pieces of shit for breakfast. Funny, the day you born, that's really your death sentence. Met this girl at a dinner, we conversating. She beautiful in the face, but her voice is truly amazing. Plus she write her own shit, becoming so close-knit. Smoke up and talk in the evening, she helping me focus. No Anna Nicole Smith, she getting hers. Niggas take her props like a musical, live and learn. She said she feel alone all the time, I'm similar. I meet her in my dreams on the moon, I visit her every night, I text her. I wanna solve the world, I think I need your help. She text me, how you gon' trust somebody when you don't trust yourself? I mean, she right though. 45 like a light bulb, and I could've died like my iPhone, but I kept going like a psycho. And I took chance like a dice roll, dropping jewels like it's puberty. Wrote a note on the glass, you see what these labels do to me. Tech said I'm wet, I said hold up, wait a minute. H2O plus my D, that's my hood, I'm living in it. Never forget this feeling, never gonna reach a million. Eventually all my followers realize they don't need a leader. Stay on your own shit, fuck what these clones think. Just remember you the shit, but act like it don't stink. We were childish but had to grow up. When you spittin' real shit, eventually you throw up. Reality's like allergies, I'm afraid to go nuts. Like the biggest troll, but the joke is on us. Yeah, the jokes, you showed up. You're here now. You have to help me. You have to help me. I need you. You have to help me. You have to help me. You have to help me. Please help me. Please help me. Please. Still breathing with you, babe. Live 4. Wir hörten eben Kevin Drew, Songwriter, Kopf der kanadischen Broken Social Scene, mit einer Solo-Single, Vorbote seines Albums Good Sex. Hier im Hintergrund diese schwärmerische Titel von dem amerikanischen Duo Pillar Point. Zuletzt schon gespielt Charlie Smith und Scott Reatherman, letzterer unter anderem bekannt geworden durch sein Projekt Throw Me the Statue. Ein zweiter Titel hier von KDB. You fill my dreams with sweetness all through the night. Until the sky turns red, I'm stuck, I'm sugar craving. A honey pool I bathe in, golden and brown. I love it shining like a jewel on a crown. I place it on your head, fit for a ceremony. Say I'm your one. Down before me, crumbling down. got my temperature 100 degrees. My t-shirt soaking wet. You bring the heat, the fever. My girl said you'd hurt me, but I won't believe her. Nothing before could ever come between this love I adore. There's nothing she could say to shock me or surprise me. I'll keep your secrets, be the lock on your diary. It's so natural, magical, wonderful. Scrambling for what you give, I want it all. And every day a little more, I feel the fall. I feel the fall. I'm tumbling down. This wall that I built falls down before me. Crumbling down. Say it's the beginning of a beautiful story. So calm, yet so full of energy. Brick by brick, you take my pride, give it away. Caught me quick when I said I was here to stay. I'm tumbling down. Eben haben wir gehört Katie B. Ihr neues, insgesamt zweites Album heißt Little Red, ist jetzt erschienen. Unter anderem auch mit einer wirklich eindrucksvollen Verbeugung, auch wenn ich die in dieser Nacht nicht gespielt habe, vor der verstorbenen Amerikanerin Aaliyah. Dies hier Musik aus einem Sampler, zuletzt schon vorgestellt, Nasty Ribs and Shifting Peaks Volume 3 mit neuer, frischer UK-Clubmusik, viele Basssachen dabei, Om Unit, Trevino alias Marcus Intellex und eben auch Designated, ein mir bisher nicht bekannter Artist mit dem Titel Valentine. Diese Woche Valentinstag, 14. Februar. Elder Statesman hier. Ich hatte ihn bereits angedroht. LB, come down on me. Aber ich wollte mich eigentlich räuspern, bevor ich hier ganz kurz anfange, ein, zwei Sätze einzustreuen. LB, Come Down On Me, ein neuer Track von ihm, der sich auf der bereits erwähnten und auch gespielten Compilation Another Planet Volume 3 befindet. Etwas viel womöglich an House-Tracks. Heute, seht es mir bitte nach, es sind dermaßen viele aufgelaufen. Auch diesen Titel würde ich gerne spielen. Er kommt aus Irland von Chimera, ist veröffentlicht worden auf dem amerikanischen Ovum-Label, hinter dem Josh Wink steht. Mood Point ist eigentlich die B-Seite der aktuellen EP, die versehen ist mit Teil der A-Seite. Aber dies ist ein richtiger Trip, über 11 Minuten Länge. Womöglich will ich die nicht ganz ausspielen, aber ich glaube auch nach den üblichen 6-7 Minuten ist schon klar. Nicht nur wohin die Reise geht, sondern man hat einen guten Eindruck von dem Ganzen bekommen. Chimera, Teil die A-Seite, Mood Point hören wir auf der B-Seite. 1-3-4, nicht das erste Mal, dass der Mann hier gespielt wird. Chimera aus Irland, Tidal-Mood Point. Seine aktuelle 12er übrigens soeben erschienen auf dem amerikanischen Album-Label. Es geht weiter mit einem, bitte jetzt nicht weglaufen, italienischen Jazzmusiker namens Cristiano Crischi, der sich als Clap Clap, einer wesentlich, wenn auch hier und da gebrochenen, rhythmischen Musik annimmt, als er das vermutlich in der Vergangenheit getan hat. Die Tamba Kunda EP spielt sehr stark mit afrikanischen Beats. Hier ist Elon Mentana, ein Track von insgesamt vieren von Clap Clap. Diese Frau heißt Jenny Wilson. Future more. position. I run like a child, but I won't forget my mission. I came from the north, I search your light, I try to squeeze it out. Room for the old, obsolete traditions, dishes. Leave the old traditions. A change is coming on. We'll be right back. schaue gerade auf die Uhr und sehe, es ist Zeit, mich langsam zu verabschieden. Bevor ich das tue, ganz kurz, die letzten Tracks ranken sich, wenn man so will, beziehungsweise die Künstlerinnen, die dahinter stehen, auf die ein oder andere Art und Weise um das Schweden-Duo The Knife. Jenny Wilson hat bereits Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2003, auf einem Album von The Knife mitgesungen. Ihre raren Auftritte in Deutschland werden in dieser Woche, was den Sektor betrifft, erweitert um einen Auftritt, den ich natürlich hier durchsagen möchte. Am Freitag, das ist der 14. Februar, gastiert Jenny Wilson im Kölner Club Blue Shell mit ihrem neuen Album unterm Arm, Demand the Impossible, das kurz vor Jahresende erschienen ist und aus dem ich eben Musik gespielt habe. Hier im Hintergrund hören wir Planning to Rock, die Britin Jem Rostron, die im letzten Jahr den Titel Full of Fire von The Knife remixed hat und sich im Nachhinein an einer Zeile bedient, nämlich Let's Talk About Gender, Baby, und aus dieser Zeile gewissermaßen einen eigenen Track macht für ihr Album All Love's Legal. Let's Talk About Gender, Baby. Und bei der letzten Aufnahme der heutigen Nacht, die ich spiele, ist eine Hälfte von The Knife beteiligt, nämlich Olof Dreyer als Produzent, als Musiker im Hintergrund. Ein Projekt arabischer Frauen, Saftuha, wo Frauen aus Ägypten, aus Libyen, aus Syrien zusammenkommen. Und unter der Regie von Olof Dreyer und Odyssey ein wunderbares Album produziert haben. Das heißt Saftuha. Mit dem möchte ich mich verabschieden. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute. Eine schöne, gesunde Woche wünsche ich natürlich auch. Mein Name ist Klaus Vier und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Bis dahin, ciao. عرفت اللي عاش مظلوم على بالي بالمظاهر انه في دهور مظلوم اما بعشق فيك